Hallo, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge vom Monero Mumble, der deutsche Monero Podcast. Und wir haben uns heute hier versammelt und reden über das aktuelle Thema von Botnetzen und Monero Mining im Hintergrund von Browserfenstern und diese ganzen Komplikationen, die sich durch dieses Thema eben ergeben. Mit mir dabei sind wieder Grisha und Till. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, hallo, hallo. Servus. Genau, ihr habt euch ein bisschen genauer damit beschäftigt. Ich bin jetzt praktisch hier der unwissende Zuhörer, der die dummen Fragen stellen darf. Also, wenn ich das jetzt mal richtig oder wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, das Problem ist, dass Monero eben aufgrund der Anonymität sich perfekt dafür eignet, andere Rechner zum Mining zu ordern und sich dann anonym die Rewards auszahlen zu lassen. Monero eignet sich da eben besser dafür als Bitcoin, weil man die Adresse, da kann man halt jetzt nicht wirklich auf den Besitzer drauf schließen, außer wenn er die jetzt noch bei irgendeinem anderen öffentlichen Channel preisgeben würde. Und ja, genau, deswegen kann man halt so illegale Geschäfte mit Monero gut machen. Und das Problem ist jetzt halt, dass erstens der Ruf von Monero dadurch in den bisschen in den Dreck gezogen wird. Und Grisha hatte das auch eben noch vor dem Podcast angemerkt, dass man jetzt, wenn man auf Exchanges geht, dann kauft man ja illegale Coins. Und genau, deswegen haben wir uns hier heute zusammengefunden und möchten das Ganze ein bisschen genauer besprechen. Möchte sich einer von euch da mal eben zu Wort melden und mich schon mal gleich verbessern, wenn ich was Falsches gesagt habe hier? Ja, gern. Ich kann gerne was dazu sagen. Also mit den illegalen Coins, ja, so krass das klingt, so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Aber da kommen wir später noch dazu. Der Hauptgrund, warum sich Monero halt wunderbar dafür eignet, auf Botnetzwerken oder im Browser gemeint zu werden, ist halt der Algorithmus, der ASIC-resistent ist. Also nicht so wie bei Bitcoin, dass man nur noch mit spezieller Hardware Mining betreiben kann, sondern bei Monero kann ja jeder mit seinem Computer theoretisch mitmachen, CPU und GPU. Aber so langsam wird es für die Normalos quasi immer schwieriger, wegen solchen Botnetzwerken, die hunderttausende Computer, also das sind Privatcomputer, aber auch Server, sozusagen abhat und dort Software einspielt, die dann für den Botnetzbetreiber Monero meint. Also es ist praktisch eine Malware, die auf Computern installiert wird. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Das passiert zurzeit mit unterschiedlichen Techniken. Zum Beispiel wird häufig bei Downloads irgendwelche Mining-Software noch dazu gemacht. Das ist häufig dann so bei illegalen Downloads für Spiele oder auch es hat jetzt auch Firefox für Mac getroffen, die, ich glaube, bei Mac-Update war das, dass da einmal die Tools Onyx und aber auch der Browser Firefox sozusagen manipuliert worden sind von anderen, eben von diesen Botnetz-Betreibern auf der Webseite von Mac-Update, dass der Download zu einer anderen Version geführt hat, wo eine Mining-Software mit eingebaut war. Und sonst auch wurden ganz viele Windows-Server infiziert. Und ich meine, die Zahl, die ich gelesen habe, es waren 500.000 Windows-Server, die da jetzt befallen sind mit so einem Botnetz eben. Der Name dieses Botnetz ist, das muss ich nochmal lesen, es ist richtig schwierig auszusprechen, das heißt Smominru, was halt hauptsächlich auf Windows-Maschinen in Russland, Indien, Taiwan und in der Ukraine und diese Schäden, die dadurch entstehen, sind halt schon immens und zwar eigentlich für die Leute, die die Hardware besitzen, aber auch für alle anderen Miner, die Monero meinen, die dadurch ja prozentual immer weniger kriegen, je mehr Leute daran teilnehmen, ne? Ja, du hattest da vorhin einen Prozentsatz angesprochen, wie viel Hashrate denn diese Botsnetze ausmachen. Ja, also ich bin ja selber im Monero Mining jetzt schon über ein Jahr dabei und ich habe die Hashrate immer eigentlich sehr genau im Blick. Und was mir halt schon vor einem Jahr aufgefallen ist, dass es immer mal plötzlich ganz große Anstiege gibt Und das kam mir schon immer sehr suspekt vor, aber ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das Bot-Netzwerke sind. Wenn wir mal die Hashrate im April 2017 anschauen, dann hat man auf einmal von einem Tag auf den anderen einen Anstieg gehabt von 20 Mega-Hashes. Und zur Erinnerung, damals war die Hashrate, die lag da noch bei so um die 55 Mega-Hashes. Und dann auf einmal ging sie hoch halt auf 66. Und da habe ich mir schon so Gedanken gemacht, Kann man das irgendwie auf Rechner umrechnen? Also dass man sagt, das entspricht in etwa so und so vielen normalen CPUs? Puh, ja, das könnte ich machen. Also das sind das. Also nur, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Ich habe da auch kein Gespür für. Damals, das war halt ein Anstieg von 11 Mega-Hashes. Das sind ja 11.000 Kilo-Hashes. Und so ein normaler Computer, so, ich würde mal sagen, mit nur seiner CPU schafft so um die 200 Hashes pro Sekunde. Das wären 55.000 CPUs, die man dazu geschaltet hätte. Also ich hoffe, die Rechnung stimmt. Ich habe das jetzt so kurz im Kopf überschlagen. Aber es sollte doch stimmen eigentlich. Aber viel krasser ist halt dann im August passiert, ne? Nachdem der krasse Preisanstieg war. Ihr erinnert euch? Ja. Da wurde es auf einmal sehr lukrativ, auf Monero-Mining zu switchen. Und ich glaube, das war auch so ein Zeitpunkt, wo Monero Mining attraktiver war als Ethereum. Und dass da halt viele Ethereum Miner umgeswitcht sind zu Monero, kann ich mir gut vorstellen. Was aber viel krasser noch rauskommt, ist, was Ende letzten Jahres passiert ist. Da waren wir bei einer Hashrate von ungefähr 300 Mega-Hashes. Hat sich also im Vergleich zum Anfang vom Jahr verzehnfacht. Innerhalb von 11-12 Monaten. Und dann hatten wir aber einen Anstieg von 300 auf 418 Mega-Hashes innerhalb von einem Tag. Das sind 118 Mega-Hashes, die an einem Tag dazugeschalten worden sind. Oder anders gesagt, das waren 30% mehr. Das klingt auch nach organischem Wachstum. Ja. Ja, und aktuell haben wir eine Hashrate, wenn ich das richtig sehe, über 800 Mega-Hashes. Also es ist ja dann nochmal mehr als das Doppelte von diesen 300 Mega-Hashes Ende des Jahres. Richtig. Und wer auf Reddit dabei ist, der sieht ja auch immer so ein bisschen im Subreddit die Nutzerzahl. Die wächst eigentlich sehr kontinuierlich, recht linear fast schon, ja. Wenn ich das so mir jetzt so... Also ich bin ja seit, ich glaube, ich war vielleicht so der 6.000. Abonnent des Subreddits und jetzt sind es, glaube ich, 110.000. Und im Vergleich zur Hashrate passt es schon, aber nie war die Nutzerzahl auch so stark gewachsen, wie die Hashrate gewachsen ist. Und nochmal so ein krasser Anstieg war halt jetzt dieses Jahr Ende Januar bis jetzt Februar von 575 Megahashes auf glatte 900. Das sind auch wieder 40%. Und nur mal so die Differenz dazwischen, das sind ja auch 300 Megahashes, das sind 300.000 Kilohashes. Mittlerweile sind die meisten Miner halt auch mit GPUs unterwegs und die haben meistens so eine Hashrate von einer GPU im Schnitt. Ich behaupte jetzt mal 700 Hashes pro Sekunde. Das wäre jetzt nur eine Schätzung von mir. Allein das wären 430.000 GPUs, die man innerhalb von dieser einen Woche hinzufügen müsste. Und niemand, wirklich niemand, hat so viele GPUs in einer Woche dazuschalten können. Da sieht man eindeutig, das sind halt Botnetze. Aber Grisha, ich meine, also du kennst dich ja mit Mining am besten aus hier von uns dreien. Es ist doch so, dass die Miner ja auch quasi gar nicht so coin-agnostisch sind wie, was weiß ich, andere, die sich eher mit der Technik beschäftigen, sondern die gehen auch rein nach dem Preis. Also ist es da nicht total üblich, dass da große Mengen an Hashrates sich auch nach dem Preis orientieren? Ja, absolut. Aber was wir schon in letzter Zeit länger sehen, es gibt ja auch noch andere Coins, die auf Kryptonode basieren, wie Electronium oder Aion. Aber diese, also vor allem Electronium, ist schon eine ganze Zeit lang viel lukrativer als Monero Mining. Theoretisch müssten ja alle, die nur an den Preis denken, zu Electronium wechseln und ihre Electronium sofort wieder in Monero tauschen. Machen sie aber nicht. Aber ist es? Also es ist wirklich so, dass man dann mehr US-Dollar oder Euro für investierte Kilowattstunden bekommt? So ziemlich genau das Doppelte zurzeit. Wow. Ja. Und für. Aber warum meinen die dann Monero? Ich meine, verfolgen die nicht ihr Selbstinteresse? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber was ich sehe. Ja, also ich sag's mal andersrum, dann das passt doch genau zu dem, was Grisha sagt. Also wenn es Botnetzwerke sind, ja, und du hast halt irgendwelche Maschinen infiziert, die kannst du ja nicht so eben mal umstellen von Monero auf Electroneo, sondern da hast du jetzt einmal deinen Code eingespeist und das Programm läuft dann da. Also das heißt, da ist der Switch ja deutlich schwieriger als da bei deiner eigenen Serverfarm. Ja, Monero ist ja schon etablierter und recht konstant und eigentlich kann ich mir halt vorstellen, dass zum Zeitpunkt des Einschalten des Botnetzes vielleicht das doch lukrativer ist, weil ja. Schwierig zu sagen, es gibt ja nicht nur ein Botnetz, es gibt ja recht viele und man kann es halt nicht so genau sagen. Meine Schätzung ist, dass 50% der Hashrate von gekaperten Computern kommen und halt auch Browser-Mining. Ja, das ist verdammt viel. Mhm. Und du sagst, einer der Gründe, warum die Monero benutzen, ist nicht die Anonymität von Monero, sondern weil Monero explizit gegen ASICs vorgeht und Fluffy Pony ja auch schon öffentlich gesagt hat, dass sie ASICs mit Absicht kaputt machen möchten, weil sie eben das Playing Field für alle Miner eben halten wollen, dass man eben auch mit, wie du gesagt hast, CPU und GPU meinen kann. Ja, es ist schon beides. Auch die Anonymität ist halt sehr interessant. Ja, okay. So, aber jetzt haben wir das Problem, dass alle neuen Moneros, die zurzeit gemeint werden, zu 50% aus Quellen kommen, die nicht so von der eigentlichen Community sind, sondern von Leuten, die etwas Verbotenes tun und quasi die Coins kommen von Leuten, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchten. Jetzt die Frage ist, wenn wir alle Monero kaufen von Exchanges, dann sind 50% davon von diesen Botnetzwerken und wollen wir das? Wollen wir diese Leute unterstützen? Für mich ist es so, dass gerade 50% aller neuen XMR irgendwie doch gefärbt sind. Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, ja. Aber also nochmal, bei diesen 100% an Coins, da kannst du ja jetzt nicht sagen, der kommt aus einem Botnetz und der kommt von einem fairen Miner. Nö, kann man nicht sagen, aber ich mache da mal eine Analogie zu meinem Privatleben. Ich bin Veganer und ich mache das halt aus ethischer Überzeugung. Jetzt kommen immer wieder Leute zu mir und sagen so, ja, aber ich kaufe meine Milch nur von meinem Bauern nebendran, der macht alles bio und alles lieb und so und den Kühen geht's gut und die sind da glücklich und ich denke mir so, ja, laber schön weiter und glaub den Blödsinn, aber selbst wenn, ja, nur wenn auch nur du das machst, ja, bei deinem lieben Bauern deine Milch kaufst, ja, wo es ja ach so gut sein soll, wirst du trotzdem ja noch woanders deine Milchprodukte essen und nur wenn das eine vielleicht gut ist, ist alles andere ja auch schlecht. Und wenn du eins, wenn du es im Gesamten unterstützt, dann unterstützt du ja auch alles Schlechte. Ja gut, aber also die Analogie passt jetzt für mich nicht so ganz, weil ich sag mal, das wäre genauso, als würdest du sagen, die eine Währung geht und die andere geht nicht. Aber hier sprechen wir über die gleiche Währung. Ich sag mal, um jetzt mal bei diesem Veganer-Beispiel zu bleiben, wenn du jetzt sagen würdest, auf dem Maisfeld wird sowohl Bio-Mais als auch genmanipulierter Mais angebaut und du willst aber nur den Bio-Mais haben. Und stellt dich einer aufs Feld und sagt, ja, dann such dir mal den richtigen raus. Also weißt du, da ist doch eher die Schwierigkeit, dass du untergleichen die Differenz raussuchen sollst und nicht bei unterschiedlichen Dingen. Ja, also um mein Beispiel nochmal zu sagen, so ein Freund meinte halt zu mir, vielleicht da, wo ich meine Milch kaufe, da ist ja vielleicht gut. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht aber auch nicht. Du weißt es nicht. Und trotzdem. Ja, aber ich meine, um jetzt in dem Bild zu bleiben, dann die reine Lehre wäre ja dann keine Moneros mehr, weil es könnte ja einer aus dem Botnet sein. Und das ist unser großes Problem. So sehe ich das. Wie gesagt, ich bin dem sehr kritisch gegenüber. Ich halte das für die größte Bedrohung, die Monero gerade hat. Können wir denn irgendwie ausschließen, dass, oder können wir eine Kryptowährung uns vorstellen, in der der Code zu fairen Anteilen auf gleichen Maschinen erzeugt, also nicht der Code, also ne, die Hashes, kann man das irgendwie kontrollieren? Ich meine, du hattest ja vorhin im Vorgespräch schon mal diesen Ansatz genannt, einfach einen Capture vorzuschalten vor dem Mining, damit man weiß, okay, da sitzt zumindest noch mal ein Mensch vor dem Apparat, wenn er hochfährt. Aber ich meine, auch das wird sich ja alles mittelfristig technisch umgehen lassen. Also siehst du überhaupt eine Möglichkeit, dass wir da hinkommen, diese unmoralischen Versuche, Kryptowährungen zu minen, zu etablieren? Also ich habe nicht genügend technisches Verständnis in Programmierung oder Implementierung von Captchas oder so, aber ich habe, also Captcha muss ja nicht irgendwas mit Texteingabe sein oder sonst was. Für mich ist Captcha jetzt einfach so ein Wort, das mir... Also ein Proof of Human. Ja, genau. Irgendwie muss es doch möglich sein, so irgendwie. So, ich wüsste nicht wie, aber irgendwie habe ich halt auch das Gefühl, dass von der Monero-Community gar nichts in der Richtung kommt. Ich habe das Gefühl, es ist allen entweder egal und wenn das Problem angesprochen wird, wird es irgendwie gedownloadet oder nicht ernst genommen. Ja, dann habe ich halt auch im Monero-Subreddit meinen Vorschlag mit diesem Captcha gebracht, so in der im Wissen, dass es natürlich nicht so funktionieren kann, wie ich es mir gedacht habe. Aber alles, was ich bekommen habe, waren dumme Kommentare und ganz viele Downloads. Aber irgendwie hat sonst niemand irgendwie versucht, dieses Problem zu lösen. Ja, also wie gesagt, so aus einer technischen Perspektive, ich finde es halt auch schwer, das irgendwie zu machen. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin wirklich Hardcore-Krimineller, ja? Also jetzt nicht irgendwie ein kleiner Hacker von nebenan, sondern ein Hardcore-Krimineller, der auch kein Problem damit hat, 500.000 Windows-Rechner mit Schadsoftware zu infizieren. Mhm. Da kann ich mir auch irgendwelche Clickworker über so einen Amazon Mechanical Turk bestellen, der dann für mich den Proof of Human macht. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde halt, wenn ich genug kriminelle Energie habe, finde ich immer Wege, meine kriminelle Energie auch irgendwie auszunehmen. Ja, ich habe mir jetzt ganz kurz so einen Gedanken gemacht, was man machen könnte. Wäre aber irgendwie auch total verrückt und würde wahrscheinlich in der Praxis sich nicht durchsetzen können und würde auch ein bisschen dieses jeder kann mitmachen auch einschränken. Zum Beispiel, dass man sich einen kleinen USB-Stick in den Computer stecken muss, der sozusagen die Mining-Software verifiziert, sodass man wirklich mit Hardware nur so einen kleinen Stick halt in seinem Computer stecken hat, damit die Mining-Software funktioniert. Aber es ist nicht machbar, ich weiß schon. Aber irgendwie, so ein paar Ideen kommen mir da schon irgendwie. Und ich glaube, es ist nicht unmöglich, das zu unterbinden. Zumal Microsoft diese Lücke in Windows nicht stopft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Antivirenhersteller greifen auch nicht durch. Diese infizierten Computer werden ja irgendwie über das SMB-Protokoll infiziert. Also es ist eigentlich schon eine schwerwiegende Sicherheitslücke. Ja, wobei diese SMB-Lücke ja schon lange gefixt ist. Das Problem sind halt nur diese 1000 ungefixten Rechner draußen in der Welt. Das ist halt typisch für Microsoft, die ja einen sehr schlechten Wert haben von Nutzern, die Updates einspielen. Naja, es gibt ja auch Embedded-Systeme, ne? Also das ist dann ja auch wirklich schwer. Also was weiß ich, wenn jetzt der Prozessor in deinem Satellitenempfänger davon betroffen ist, da kriegst du ja nicht mal eben so ein Software-Update rein. Und da sind ja Android-Geräte, sind ja doch deutlich schlimmer. Also dagegen ist Microsoft ja nahezu vorbildlich. Ja, das stimmt wohl. Also ich, bei dieser ganzen Diskussion, ich frage mich, wer trägt denn jetzt eigentlich die Schuld? Ja, also wenn ich jetzt ein böser Hacker bin und PCs mit Malware infiziere und der User da gar nichts gegen machen kann, dann ist das eine Sache. Aber wenn sich der Nutzer in irgendeiner Weise dagegen schützen kann, dann würde ich als erstes sagen, das ist die Aufgabe vom User. Genauso wie ich mir keine anderen Viren einfangen möchte, suche ich mir dann halt dementsprechend ein Antivirenprogramm aus oder ich gehe nicht auf bestimmte Webseiten und so weiter. Und was du gesagt hast, dass momentan kein Antivirenprogramm das tackelt, das wäre ja eine Marktlücke eigentlich für irgendein Unternehmen XY, die sagen, aber genau das fixen wir. Und also deswegen, klar, das ist erstmal scheiße, dass es solche Botnetze gibt und ich sehe den Punkt, dass das die normalen Miner aus dem Markt drängt und dass es auch irgendwie so tainted Coins in Anführungszeichen in das Ökosystem reinsteckt, aber auf der anderen Seite denke ich halt, die Leute müssen sich selber schützen und wenn sie das nicht machen oder wenn es das sie nicht juckt, dann ist es halt so. Und auch mit diesen tainted Coins, da frage ich mich halt, spielt das wirklich eine Rolle? Also gerade in Monero, wo eh alle Coins grau sind. Klar, du kannst dann, wenn du dir Coins jetzt auf einem Exchange kaufst, dann kannst du dir denken, vielleicht ist die Hälfte davon durch Bot-Mining produziert worden. Aber ich meine, du siehst es ja nicht. Und es beeinflusst ja nicht den Coin von einem Monero. insofern finde ich das jetzt nicht so problematisch, dass es tatsächlich die effektive Wirtschaft stören würde, sondern es ist halt eher so ein psychischer, subjektiver Beigeschmack, den die ganze Sache bekommt. Ja, aber was die Beabsichtigung davon war, den Mining-Algorithmus Kryptonite zu benutzen, war ja, dass quasi jeder mitmachen kann. Ja. Wenn jetzt immer mehr Botnetze mit reinkommen, dann lohnt sich Mining mit CPU und GPU überhaupt nicht mehr. Und dann ist es genauso, also wieder eine Analogie jetzt, es ist technisch nicht so, aber analogisch oder analog dazu, wie beim Bitcoin-Mining, dass es sich mit CPU und GPU nicht mehr lohnt und dass man halt bei Bitcoin immer ein ASIC braucht, wird man bei Monero in Zukunft immer ein Botnetz brauchen, um Mining betreiben zu können. Und das ist strafbar und das ist nicht gut. Weil irgendwann wird es dazu führen, ja, ja, dass aber strafbar. 100% der Coins von Botnetz... Nach welchem Recht denn? Also ich meine, dieses Argument mit der Illegalität, das ist halt, wer sagt denn, dass es illegal ist? Das sagt halt irgendein Regulator. Ja, generell Schadsoftware auf anderen Computern zu installieren, ist meiner Meinung nach so ziemlich überall illegal. Okay, aber ich würde da eher das Wort kriminell benutzen, weil du halt das Eigentum von anderen Leuten dazu benutzt, oder du klaust eigentlich Eigentum von anderen Leuten und das ist kriminell. Ob das jetzt also keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klugscheißerisch von mir. Illegal hat für mich halt immer so den juristischen Aspekt von, ach, das steht in unseren Gesetzen drin und so weiter. Aber es gibt ja auch, also was du ja ansprichst, ist das moralische Verbrechen, dass ich Leuten ihre Rechner wegnehme, mehr oder weniger, ne? Ja, schon. Mit dem Hintergrundgedanken, dass es meistens halt nicht erlaubt ist und quasi die Quelle dann schon meistens wahrscheinlich kriminellen Ursprungs ist, oder? Ja, also den letzten Einwand, den ich jetzt noch hätte, wäre, ich habe hier gerade das, deswegen hat man auch meinen Tippen gehört, ich habe hier gerade das kryptoanarchistische Manifesto rausgesucht. Und ich finde, das war ein super Dokument, erstmal um den Use Case von Monero zu erklären, auch wenn das schon 1992 geschrieben wurde. Aber die schreiben, oder der Timothy May, der das verfasst hat, schreibt hier auch: An anonymized computerized market will even make possible abhorrent markets for assassination and extortions. Various criminal and foreign elements will be active users of CryptoNet, but this will not halt the spread of crypto anarchy. Ich frage mich halt, ob wir in diese Kugel beißen müssen als anonymes Zahlungsmittel oder ob es vielleicht einfach gerade nur eine Ineffizienz vom System ist. Eben, dass man so einen Mechanismus, wie du gerade vorgeschlagen hast, einbaut, wo man halt sich wirklich nochmal verifizieren muss. Ich fand das mit dem USB-Stick zum Beispiel eine ziemlich coole Idee, auch wenn es vielleicht nicht umsetzbar ist. Aber dass man halt hier irgendwie so eine Two-Factor-Authentication für Mining irgendwie einbaut. Ja, genau. Quasi aber so, dass man nur mit diesem Capture auch valide Shares abliefern kann. Quasi, dass das Netzwerk erkennt, dass man eine Mining-Software wirklich auch valide benutzt. Und nicht, dass die Mining-Software einfach nur dann funktioniert, wenn das gelöst ist, sondern auch, dass das Netzwerk nur dann diese Shares annimmt, wenn das gelöst ist. Ja, okay. Gibt's da eigentlich irgendeinen eine Äußerung schon von dem Developer-Team zu diesen ganzen Botnetzen? Oder haben die sich dazu noch nicht geäußert? Bill, weißt du da was? Also mein Stand ist eigentlich nur der, das wurde gerade als das neu aufkam und so diese ersten Browser-Mining-Geschichten losging, also da ging es jetzt noch nicht irgendwie um diese großen Befälle von 500.000 Maschinen und so weiter, sondern wirklich nur so einzelne Seiten, die dann quasi die Gäste ihrer Internetseiten, also deren Browser gekapert haben. Da wurde drüber gesprochen, aber es war dann halt auch relativ schnell klar, ja, das technisch zu unterbinden, das ist eine Herausforderung, für die es eigentlich noch keine Lösung gibt. Also ich weiß nicht, ob da sich noch vertieft Gedanken zu gemacht wurden. Mein Eindruck war eher, dass das mit einem Achselzucken hingenommen wurde. Was auch ehrlich gesagt, also ne, wir wollen ja hier offen sprechen, also ist auch mein Ansatz. Für mich ist das ganze Mining sowieso 2023, also bezogen jetzt auf Monero, beendet. Ich verstehe aber auch total, dass sich, ich sag mal, der faire Nutzer, der zu Hause mit seiner eigenen Hardware und seinen eigenen Energiekosten der meinen möchte, dass der dann übervorteilt wird von Kriminellen, die zigtausend Rechner weltweit infizieren. Also ich verstehe das Problem, aber ich sehe da auch keine technische Lösung. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es keine technische Lösung gäbe. Google schafft das ja auch irgendwie mit Captchas Nutzer von Bots irgendwie trennen zu können. Ja, also deswegen sage ich ja, also das Einzige, also egal, ob es jetzt ein Captcha oder Two-Factor-Authentification oder was auch immer ist, also immer dieser Proof of Human, selbst den kannst du als Krimineller umgehen, indem du dir irgendwo für, das klingt jetzt sehr makaber, aber was weiß ich, für wenige Cent dir Menschen klicken kannst, die dann für dich diese Captchas lösen oder irgendwelche Pins eingeben. Ja. Also wie gesagt, ich sehe keine technische Lösung für dieses Problem. Ansonsten, also vom moralischen Standpunkt bin ich absolut bei dir, aber das Problem zu lösen, weiß ich nicht. Und wie gesagt, wenn ich dann noch, also jetzt von meinem Standpunkt aus, nicht von deinem aus denke und denke, okay, 2023 ist eh der letzte Monero gemeint, dann gibt's nur noch Tail Emission, dann ist das für mich eh nur ein temporäres Problem. Und wo ich dir auch noch einen Punkt geben würde, den du noch gar nicht angesprochen hast, also diese ASICS-Miner beim Bitcoin, die sind mit Sicherheit auch wesentlich energieeffizienter als diese 100.000 alten Windows-Kisten, die in irgendwelchen Kellern vor sich rumrühren. Also das heißt, auch da, ne, das ist ja so ein häufiger Vorwurf gegenüber dem Bitcoin-Mining, es wird ja so Unmengen an Energie vergeuden. Ich glaube, das ist bei diesen Botnetzen, die auf alten Maschinen laufen, noch tausendmal schlimmer. Du meinst, dass die noch ineffizienter Energie verbrauchen? Ja, genau. Okay. Darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Da magst du wahrscheinlich sogar recht haben. Wobei, also ich meine, diese ASICS-Miner, die werden halt komplett darauf optimiert, ne? Also der Output ist Euro pro Kilowattstunde. Und da sind die hervorragend. Und die alte Kiste, die da unten seit 20 Jahren nicht mehr gepatcht wird, weswegen sich da auch noch so ein SMB-Virus verteilen kann, die wird nicht Energiestufe A++++ ja, haben. Das stimmt schon, ja. Das ist halt dem Botnetzbetreiber echt egal, ne? Genau, das ist ihm egal, ja. Ja, gibt's denn da irgendeine Möglichkeit, Till, wie sich die Otto-Normal-Verbraucher, die Zuhörer jetzt dagegen schützen können? Oder sind die eh nicht betroffen, weil diese Hacker es auf andere Computer abgesehen haben? Oder was kann man da jetzt machen, um sich selber zu schützen? Also ich sag mal, es gibt für die meisten Browser, gibt's ja Add-ons, die zum Beispiel Werbung unterbinden. Und Werbung, also gerade interaktive Werbung, ist halt häufig ein Kanal, wie du überhaupt Code in dem Browser des Endbenutzers ausführen kannst. Also das heißt, zum Beispiel Werbeblocker benutzen, ist mit Sicherheit keine dumme Idee. Ein Tacken härter sind dann diese NoScript-Add-ons, also die quasi JavaScript und andere Skripte im Browser vor deren Ausführung verhindern, ja, also da muss der Benutzer dann nochmal individuell klicken. Und da kommen wir dann auch wieder dahin, Alex, was du vorhin gesagt hast, ja, da ist der Benutzer selber für verantwortlich, da muss der sich kümmern und wenn er es nicht macht, ist er halt selber schuld. Das ist halt auch schwierig, ne? Also nebenberuflich mache ich ja so ein bisschen digitale Selbstverteidigung. Ja. Und wenn wir das jetzt so in unserem Dreierkreis hier besprechen, da würde ich dir absolut zustimmen, ja. Also wenn das einen von uns dreien treffen würde, würde ich sagen, selbst schuld. Aber wenn das meine Mutter mit über 60 Jahren trifft, dann kann ich der nicht sagen, ja, bist du doch selber schuld, was bist du auf der Seite? Und ja. Sie sieht es ja noch nicht mal, dass da Browser-Mining stattfindet. Ja? Ja. Also das ist ein Hintergrundprozess, da geht auch kein Pop-up-Fenster auf und nichts. Und ich sag mal, so eine moralische Herangehensweise jetzt auch von den Seitenbetreibern wäre ja, wie es zum Beispiel Pirate Bay jetzt, ich weiß es nicht mehr, ich habe das nicht nachverfolgt, zumindest geplant hatte, dass sie sagen, okay, entweder Werbung oder Krypto-Mining. So, dann kann der Benutzer sich halt wirklich noch dafür entscheiden. Mhm. Aber das nützt ja halt auch nichts bei irgendwelchen Website-Betreibern, die dich übertölpen wollen. Also die, da kriegst du das Fenster dann halt nicht zu sehen, die machen es einfach. Generell zu diesem ganzen Malware-Zeug könnte man noch sagen, empfohlen ist natürlich immer, die neueste Version des Betriebssystems installiert zu haben. Wenn man Windows-Nutzer ist, auf jeden Fall ein aktuelles ein wirksames Antivirensystem installiert zu haben, wobei da sich ja auch wieder die Geister reiten, worüber man sagt, das bringt ja gar nichts, ein Antivirensystem und so weiter. Ich bin jetzt schon über 10 Jahre kein Windows-Nutzer mehr, ich kenne mich nicht mehr so genau aus, wie es wieder der aktuelle Stand ist. Mein Tipp ist halt auch an die Leute, die vielleicht etwas verdächtigen, mal die CPU-Auslastung sich anzuschauen, ob die unnötig hoch ist, ob die Lüfter an sind, ob das Gerät warm ist, ob der Akku schnell leer ist. Aber ich glaube, 95% der Leute, die merken das nicht. Und wenn sie es wüssten, wüssten sie nicht, was sie machen sollen. Und das ist ihnen dann auch im Endeffekt auch egal. Also aus meiner Erfahrung würde ich jetzt mal wirklich sagen, die Seiten, die bewusst Crypto-Mining auf den Rechnern ihrer Besucher ausführen, die ist erstens äußerst gering und zum anderen sind das irgendwelche Schmuddelseiten, ja. Und meine Mutter, die würde auf so einer Seite höchstwahrscheinlich nicht landen, ja. Wenn es dann natürlich weitergeht, dass du dann irgendwie auch noch Spam-Mails rumschickst mit irgendwelchen Links auf deinen Seiten, habe ich aber auch noch keine Frage. Da muss ich dir aber widersprechen. Und zwar nicht, dass deine Mutter doch auf diese Seiten gehen will, sondern auf YouTube wurde auch Werbung eingeblendet, die Crypto-Mining gemacht hat, und zwar Monero-Mining. Das ist jetzt ein Beispiel für den Browser. Aber ich habe ja vorhin auch gesagt, dass auch Nicht-Schmuddel-Webseiten wie Mac Update infiziert waren, wo du Firefox runtergeladen hast. Und dann war da auf einmal ein Mining-Tool mit eingebaut. Ja. Also es trifft nicht nur die dubiose Quellen. Ja, auch. Das stimmt. Ich will nur sagen, der Angriffsvektor ist relativ gering. Relativ gering, ja. Noch? Und sich dagegen zu schützen, also zum Beispiel bei so einem Mac-Update sich eine infizierte Version von Firefox einzufangen. Also wie willst du jetzt deinen Nachbarn davon, oder wie willst du deinen Nachbarn dafür sensibilisieren? Also da würdest du ja selbst mich ja mit erwischen. Ja. Also wenn mir jetzt einer einen Mac-Rechner in die Hand geben würde, ich würde den aufmachen, dann gibt's da irgendwie Mac-Update Firefox. Und ich bin ja auch jemand, der alle Updates immer sofort einspielt. Ich hätte mir das Ding auch eingefangen. Also das heißt, zum einen kannst du nicht, also natürlich ist es immer richtig, sein Betriebssystem up-to-date zu halten und seine Software up-to-date zu halten und vielleicht im Browser auch so wenig Add-ons wie nötig, aber dann eben doch ein paar, die man haben sollte, um nicht jeden Mist in seinem Browser ausführen zu lassen, laufen zu haben. Also es gibt da kein komplettes Rezept. Und ja, das Einzige, ich meine, unsere Zuhörer, die sind vielleicht eher betroffen als meine Mutter, weil sie sich halt auch in diesem Spektrum bewegen und weil in dem Spektrum natürlich auch solche Seiten eher geteilt werden. Aber wichtig ist immer, mit offenen Augen durchs Leben, aber auch durchs Internet zu gehen. Ich kann auch nur empfehlen, keine gecrackte Software, keine Filmpiraterie. Wenn man wirklich nur auf guten Quellen unterwegs ist, ist die Chance, infiziert zu werden, schon sehr viel geringer. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Okay, also kann man so zusammenfassen, man sollte die Software up-to-date halten und sich nicht auf dubiosen Seiten bewegen. Das sind und zwei Tipps, die sind und da gut. Ich möchte noch anmerken, dass ich die Verantwortung eigentlich im Moment bei den Herstellern von den Betriebssystemen sehe, der Update-Pflicht nachzukommen. Und ich sehe die Pflicht auch beim Monero-Entwicklerteam, sich mal ernsthaft mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und auch eine Lösung zu finden. Jetzt nur noch mal für mich, also da du ja eher so im Mining bist, wir sind doch schon bei über 80% Monero gemeint, oder? Das weiß ich nicht. Also Monero hat einen absoluten Coin-Supply von 18 Millionen, glaube ich, und wir sind aktuell bei 15. Ich guck mal kurz nach. Okay, also ich will nur sagen, wir haben jetzt eh schon die meisten Coins und dieses Thema, also das ist mir, glaube ich, das erste Mal über den Weg gelaufen, August, September letzten Jahres um den Dreh. Mhm. Also das heißt, zum einen ist das Thema noch relativ frisch und zum anderen die Coins, die vorher gemeint wurden, also bevor es dieses Browser-Mining gab, das dürfte eigentlich der Großteil gewesen sein von allen das stimmt, Coins. Wohl, ja. Wie gesagt, deswegen, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, vom moralischen Standpunkt gebe ich dir recht, vom technischen Standpunkt würde ich sagen, also das in den Griff zu kriegen, jetzt auf die letzten 5 Jahre, weiß ich nicht. Also ich hätte da auch wirklich keinen Ansatz. Also aktuell sind 15.700.000 Monero ungefähr im Umlauf und ich meine das noch im Kopf zu haben, dass wir ein absolut, also es gibt ja kein Hard Limit wegen der Tail Emission, aber der Block Reward hört glaube ich bei 18 Millionen auf. Ich meine, es waren knapp über 20, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der größte Anteil ist halt gemeint. Ja. Ja, ist bei 21 genau. Ungefähr, kann es sein? Ja, habe ich auch 21. So wie bei Bitcoin ungefähr. War das nicht Bitcoin? Bitcoin hat ja auch einen Max-Supply von 21 Millionen Coins. So grob 21 Millionen. Ich glaube, Monero geht auch bis dahin und darüber hinaus dann eben die Tail-Emission. So, das ist fast peinlich. Ich hab's on the fly, also es sind 18,132 Millionen. Ja, ich hab recht gehabt. So, wer am nächsten dran ist, wie beim Schiffe versenken. Genau. Ja, okay, also es betrifft dann vielleicht noch 2 Millionen, 3 Millionen Coins, beziehungsweise und dann vielleicht noch die ganze Tail-Emission. Wobei, also ja, ich sehe den das Bedürfnis auf jeden Fall von dir, Krisha, dass du da möchtest, dass die Developer sich mit auseinandersetzen. Momentan ist es halt für mich so ein Prioritätending. Was ist denn am wichtigsten? Und da finde ich halt, Kofri hat halt Priorität, ganz klar. Und vielleicht nach Kofri hat Lightning Priorität oder ich weiß nicht, was sie machen, aber es ist halt so eine Liste, die man abarbeitet und man versucht halt das dringlichste Problem zuerst zu lösen. Und da muss man dann halt warten, bis das ganz oben auf der Liste ist, würde ich sagen, bis sich da das Monero-Team wirklich dran setzt. Oder wenn man jetzt selber programmieren könnte, könnte man halt sagen, ja, ich trete dem Team bei oder ich versuche mir da selber mal einen Ansatz zu überlegen, wie man das lösen könnte. Ich möchte noch anmerken, dass, auch wenn ich mich sehr kritisch zu diesem Problem geäußert habe, ich natürlich, wie ihr alle wahrscheinlich, ein sehr positiv gestimmter Mensch in Sachen Monero. Ich finde, zurzeit ist das so ziemlich das einzige Problem von Monero mit diesem Mining. Aber sonst stehen eigentlich ausschließlich gute Nachrichten vor uns. Wir haben Kofri, wir haben die Mobile Wallets, die kommen, wir haben bald Hardware-Support, wir kriegen die Bulletproofs, dazu machen wir auch nochmal eine Sendung. Multisig. Ja. Ja, also es ist echt viel Positives in der Pipeline, da stimme ich dir absolut zu. Und genau. Ich habe auch noch einen Satz zum Abschluss, also weil wir es ja vorhin schon angesprochen hatten in der Vorsendung, ich glaube in der Sendung noch nicht. Es ist ja auch nicht nur negativ, sowas halt im Browser des Kunden auszuführen. Man kann das ja auch machen. Ja doch, wir hatten es angesprochen, ne? So wie bei Pirate Bay. Also wenn man seine Nutzer darauf hinweist, finde ich das auch gar nicht so verwerflich, sondern ganz im Gegenteil, es ist ja sogar eine ganz nette Sache für beide Seiten, kostenlose Angebote zu finanzieren, mal abseits von Werbung, ne? Also wenn man solches Crypto-Mining betreibt. Also deswegen, ich würde es jetzt auch gar nicht so negativ sehen. Es gibt da wohl auch gute Seiten dran, wenn es auch eher die Ausnahme ist. Eigentlich kenne ich nur die eine Seite. Ja, also ich würde dazu sagen, es gibt halt kein kostenloses Mittagessen. Irgendjemand muss immer dafür zahlen. Und vielleicht gehen Webseiten irgendwann dazu hin, dass man halt drei Optionen hat. Entweder man lässt sich Werbung anzeigen oder man spendet CPU bzw. GPU-Power oder man überweist einfach direkt einen bestimmten Betrag und hat dann praktisch werbefrei und miningfreie Zugriff auf die Webseite. Aber irgendwie muss sich halt eine Webseite finanzieren. Also das ist ja auf jeden Fall Stichwort so. Basic Attention Token. Ja, lustig, dass du es sagst. Ich benutze nämlich auch gerade den Brave Browser. Ich habe nur leider noch keine Basic Attention Tokens. Gibt's da nicht auch, also dieses Steemit, das hatte ich mal so im Hinterkopf, das irgendwas mit Online-Inhalten und Querfinanzierung macht, aber da habe ich mich auch nicht näher mit beschäftigt. Ja, also Steemit ist eine Plattform, wo du, ist so ein bisschen wie Reddit, nur dass du statt Upvotes halt Geld gibst und genau, also wenn ich jetzt, du hast dann halt so ein Delegated Proof of Stake, das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Steam Power auf meinem Account liegen habe und dann upvote, dann bekommst du verhältnismäßig viel abgevotete Dings und du kriegst dann auch Steam dafür oder Steam Power und ja, also ist auch ein Ansatz, aber schauen wir uns noch mal an. Ja, genau. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Anregungen, Fragen und sonstiges Zeug zu der Folge habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Haben wir irgendwo eine Kontaktadresse, Leute? MoneroMumble.de. MoneroMumble.de. Und kann man bei uns kommentieren, Till? Ja. Unbedingt schreibt uns Kommentare, was ihr dazu denkt, wenn ihr Lösungsansätze habt oder so. Es interessiert mich brennend, dieses Thema gerade. Also sagt mir unbedingt, was ihr davon haltet und ob ihr euch irgendwie vorstellen könnt, wie dieses Problem gelöst werden kann. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo. Schönen Abend. Ciao, Leute. Tschüss.